Erster im 12. Jahr der Herrschaft von König Ahas in Juda wurde Hosea der König von Israel und regierte 9 Jahre lang in Samaria. Zweiter, er tat Dinge, die dem Herrn nicht gefielen, obwohl er nicht so schlimm war wie die israelitischen Könige vor ihm. Dritter, König Salmanassar von Assyrien griff ihn an, weshalb Hosea ihm untertan wurde und ihm regelmäßig Tribut zahlte. Vierter, als der assyrische König jedoch entdeckte, dass Hosea ihn verraten und Hilfe in Ägypten gesucht hatte, ließ er ihn gefangen nehmen. Fünfter, danach marschierte der König von Assyrien durch das ganze Land und belagerte die Stadt Samaria 3 Jahre lang. Sechster, im 9. Jahr von Hoseas Herrschaft eroberte der König Samaria und verschleppte die Israeliten in verschiedene Städte des assyrischen Reiches. Siebter, dies geschah, weil die Israeliten gegen ihren Gott gesündigt hatten, obwohl er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte. Achter, sie folgten den Bräuchen der fremden Völker, die der Herr vertrieben hatte, und hielten sich an die Regeln ihrer eigenen Könige. Neunter, die Israeliten taten heimlich Dinge, die Gott missfielen, und bauten in all ihren Städten verbotene Opferstätten auf. Zehnter, sie stellten überall auf den Hügeln und unter großen Bäumen Götzenbilder und heilige Steine auf. Elfter, dort verbrannten sie Opfergaben wie die heidnischen Völker und machten den Herrn durch ihr böses Verhalten sehr zornig. Zwölfter, sie dienten Götzen, obwohl der Herr ihnen ausdrücklich verboten hatte, solche Dinge zu tun. Dreizehnter, der Herr warnte Israel und Juda durch seine Propheten, kehrt um von eurem bösen Weg und haltet meine Gebote und Gesetze, 14. Aber sie wollten nicht hören, sondern waren genauso starrköpfig wie ihre Vorfahren, die Gott nicht vertraut hatten. 15. Sie lehnten seine Gesetze und den Bund ab und folgten stattdessen wertlosen Götzen, wodurch sie selbst wertlos wurden. 16. Sie verließen alle Gebote Gottes, bauten sich 2 goldene Kälber und verehrten die Sterne sowie den Gott Baal. 17. Sie opferten ihre Kinder im Feuer und nutzten Wahrsagerei, was den Herrn so sehr provozierte, dass er zornig wurde. 18. Deshalb war der Herr sehr wütend auf Israel und verstieß sie aus seiner Nähe, so dass nur der Stamm Juda übrig blieb. 19. Doch auch die Menschen in Juda hielten sich nicht an Gottes Gebote, sondern folgten den schlechten Beispielen der Israeliten. 20. Darum verwarf der Herr das ganze Volk Israel, bestrafte sie hart und ließ sie von Feinden ausplündern, bis er sie ganz verstieß. 21. Als sich Israel von der Familie Davids trennte, machten sie Jerobeam zum König, der das Volk zu schweren Sünden verführte. 22. Die Israeliten blieben bei all den Sünden, die Jerobeam begonnen hatte, und wollten nicht damit aufhören. 23. Schließlich entfernte der Herr sie aus seinem Angesicht, wie er es angekündigt hatte, und sie bleiben bis heute in Assyrien. 24. Der assyrische König siedelte Menschen aus Babylon und anderen Gebieten in Samaria an, damit sie in den Städten der Israeliten lebten. 25. Da diese 9 Bewohner den Herrn anfangs nicht verehrten, schickte er Löwen unter sie, die einige von ihnen töteten. 26. Man berichtete dem König von Assyrien, dass die 9 Völker die Regeln des Gottes dieses Landes nicht kannten. 27. Daraufhin befahl der König, einen der weggeführten Priester zurückzuschicken, damit er den Leuten die Gesetze des Landes Gottes beibringt. 28. Einer der Priester kehrte zurück, ließ sich in Bethel nieder und lehrte die Menschen, wie sie den Herrn verehren sollten. 29. Trotzdem machte sich jedes Volk weiterhin seine eigenen Götterbilder und stellte sie in den Tempeln auf, die früher den Samaritern gehörten. 30. Die Menschen aus den verschiedenen Regionen bauten sich ihre eigenen Götzen, um sie in ihren neuen Städten anzubeten. 31. Einige Gruppen verbrannten sogar ihre Kinder als Opfer für ihre Götter, wie es in ihrer alten Heimattradition war. 32. Sie verehrten zwar auch den Herrn, aber gleichzeitig ernannten sie eigene Priester für die Opferstätten auf den Hügeln. 33. So dienten sie dem Herrn und ihren eigenen Göttern gleichzeitig, genau wie die Völker, aus denen sie ursprünglich stammten. 34. Bis heute folgen sie ihren alten Gewohnheiten und gehorchen nicht den Gesetzen, die der Herr dem Volk Israel gegeben hat. 35. Gott hatte ihnen befohlen, ihr sollt keine anderen Götter verehren, euch nicht vor ihnen beugen und ihnen nicht dienen. 36. Ihr sollt nur den Herrn anbeten, der euch mit großer Macht aus Ägypten gerettet hat, und nur ihm sollt ihr Opfer bringen. 37. Haltet euch immer an die Gesetze und Gebote, die er für euch aufgeschrieben hat, und dient niemals anderen Göttern. 38. Vergesst den Bund nicht, den ich mit euch geschlossen habe, und zeigt keinen Respekt vor fremden Göttern. 39. Wenn ihr allein den Herrn, euren Gott, verehrt, wird er euch vor all euren Feinden beschützen und retten. 40. Aber sie hörten nicht auf ihn, sondern machten einfach so weiter, wie sie es schon immer getan hatten. 41. So verehrten diese Völker zwar den Herrn, dienten aber gleichzeitig ihren Götzen, und ihre Nachkommen tun das bis zum heutigen Tag.